lagerhausbrewery.com for info and daily opening hours. Don't forget, they also have their own wonderful pizza, Brewmaster Pizza, Italian style. And call them at 727-216-9682. 727-216-9682. Das Fenster ist Amerikas beliebteste Monatszeitschrift in deutscher Sprache. Lesen Sie interessante Reportagen und Erzählungen, genießen Sie deutsche Rezepte oder lösen Sie spannende Rätselgeschichten. Lesen Sie Reiseberichte aus allen deutschsprachigen Landen, gehen Sie mit uns auf Fotoreisen und tauschen Sie sich mit anderen Deutschen in Amerika aus. Einen Blick in die Heimat, gespickt mit schönen Fotos und lebendigen Geschichten, gibt es jeden Monat in das Fenster. Bestellen Sie ein Probeheft oder gleich ein Abonnement. Nur 31,95, digital nur 26,95. Rufen Sie an 706-548-4382. www.dasfenster.com. Das Fenster, the monthly magazine in German. Call 706-548-4382. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Wer kennt nicht die berühmten Songs von Frankie Valli und seinen Four Seasons? Jeder kann sie mitsingen. The sun ain't gonna shine anymore, bye bye baby, can't take my eyes off of you und Grease. Nur ist der Sänger mit der hohen Stimme kein Begriff, sein Name ist unbekannt. Auch in den USA machte erst ein Musical, Jersey Boys, die Truppe und deren Geschichten wieder lebendig. Die jungen Männer und ihr Hauptsänger Frankie, der italienischer Abstammung war, traten zusammen auf und ihre Hits wie der Titel der Show in Berlins Bar jeder Vernunft, ein Sommerspaß im Jahre 2022 im Sommer, nämlich Oh What a Night, waren die heute, sagt man, Mid-Century-Gruppen, die in den Tanzlokalen der USA auftraten und deren Hits auch in Europa, wo man immer über den großen Teich nach neuen Songs und Platten schaute und vor allem diese hörte, waren in jeder Teen und so mancher Twen Musiksammlung. Zumindest kannte man sie. Nun ist es wieder schick, im Zuge der Nostalgiebewegung zu den 50er und 60er Jahren eben dieser Mid-Century des 20. Jahrhunderts zurückzufinden. Und man sitzt in der rot und blau beleuchteten Berliner Kleinkunstbar im Charlottenburg und freut sich über die netten jungen Männer da auf der Bühne, die den Sound und die Geschichte wieder aufleben lassen. Nun haben Lutz Deisinger, Michael Heller und Christopher Bolam nämlich eine Show geschrieben und auf die Bühne gebracht, die den Mann vieler Hits, Frankie Valli, wieder auferstehen lassen. Es gibt eine Choreografie, die mein Interviewpartner, der Engländer Christopher Bolan, ersonnen und mit seinen drei Kollegen unter der Regie letztlich von Michael Heller hautnah und publikumswirksam auf der Bühne ausgearbeitet und einstudiert hat. Da wird sich gedreht und mit synchronen Schritten im Vierer in knallroten Jacketts elegant zu den eingängigen Melodien hin und her geschlendert. Die Show in Bar jeder Vernunft ist für ein überwiegend deutschsprachiges Publikum gemacht, zumindest die Zwischentexte, aber auch von internationalen Besuchern wird diese Bar immer gerne wieder aufgesucht und man kann sich diese Show auch so ansehen. Jeder der vier jungen Männer erzählt im ersten Teil der Show, was für eine spezielle eigene Beziehung er zu diesen Songs der Four Seasons hat. Dabei geht es auch um das Publikum, denn auch hier hat mancher vielleicht den ersten Kuss oder die erste Tanzerei zu diesen Klängen erleben können. Und wer im runden Saal des festen Zeltes mit seiner holzgetäfelten Umrandung und dem weichen Zeltdach über uns etwas zu essen oder trinken genießt und diese Show besucht, kennt vielleicht das schon seit 30 Jahren bestehende Theater, das ein Stammpublikum kultiviert hat und auch vielen Berlin-Besuchern Kleinkunst der feinsten Art zu bieten hat. Also können auch sehr viele neue dazukommen und tun es auch, wie wir auch später sehen werden. Einzelkünstler wie Klaus Hoffmann, Desiree Nick oder Ensembles wie die immer neuen Shows der Geschwister Pfister beweisen und eben jetzt auch die Four Seasons mit ihrem Frankie Valli bieten die Atmosphäre, auf die man sich einlassen kann. Eine angenehme Auszeit vom Alltag. Die Bar ist auch unter der Woche meist bis zum letzten Platz angefüllt. Man kann draußen im Biergarten vorher essen und auch drinnen an den weißgedeckten Tischen, einzeln zu zweit oder in kleinen Gruppen. Vom Salat bis Matjes über Fleischgerichte gibt es warmes oder kaltes und zum Schluss süßes und schon geht es um 20 Uhr los auf der Bühne. Es wird gebeten, nicht zu fotografieren, sagt man bei der Frankie Valli Show. Schade, denkt man erst, bis dann doch für eine gute Szene am Ende der Show zum Mitschneiden eine Aufforderung entsteht. Denn bei der Frankie Valli Show möchte man, dass die sozialen Medien bedient werden und die Show sich in Bild und Ton herumspricht bzw. herumgezeigt wird, zumindest in diesem letzten Teil. Geht sie diesmal doch noch bis Ende August, aber solch ein Programm, wie so viele in den letzten Jahren in Bar jeder Vernunft, kommt, wie die 10 Tenöre zum Beispiel zeigen oder so manch anderer Star, sicher immer wieder gerne auf diese Bühne. Und so ist zum Beispiel im Tippi am Kanzleramt im Sommer 2022 wieder Cabaret, das wir schon vor Jahren auch gesehen hatten, nämlich im Tippi, das jetzt 20 Jahre Jubiläum feiert. Heute wollen alle im schummrigen Licht an die Tanzabende der 50er und 60er denken und vom Teenager zum Twen wieder einmal in die Welt der Träume entfliehen. Dazu gibt's auch junge Leute, die dazukommen, ja, und eine junge Dame war dann auch ganz neu bei dieser Sache und hat sich hinterher auch bei mir dann gefreut an der ganzen Show und gesagt, wie toll das war. Da stehen sie und singen, die jungen Männer, die brav im Smoking mit Fliege, den Bleistifthosen und mit besten Manieren ganz sicher mit dieser Nostalgie umgehen können. Valleys Geschichte wird im zweiten Teil nach der Pause erzählt, zwischen den Melodien und dem U und A der Gruppe. Sie endet melancholisch und wird zwischen den Songs von den Vieren erzählt. Aber die Jungs mit viel Pep und guten Moves, Tanzbewegungen, die auch im Publikum zuletzt ein bisschen animieren könnten, ein bisschen gelassen und auch natürlich ein bisschen sexy, alles nett, sanft und charmant, das sind neben Christopher Bolam noch der blonde Niederländer Sander van Wissen, Daniel Alan Carter und der Italiener Julian Tulliano. Zu dieser Show zusammengekommen sind sie und sprechen ihre Texte in perfektem Deutsch. Sie sind Frankie und seine Jungs. Dazu kommt eine Live-Band unter der Leitung von Mickey Bister unter perfekter Beleuchtung der wunderbar eingestimmte Klang der vier Stimmen zu der Musik. Baritenor und mein Interviewpartner ist Christopher Bolam, der seine gute Erziehung auf der Zunge trägt und höflichst alle Fragen beantwortet. Er spricht ein bisschen Deutsch und ein bisschen Englisch, sodass dieses Interview in zwei Sprachen ist, ist einer von ihnen ein junger Mann, wie sich jede Mutti im Saal so einen jungen Mann nur wünschen kann. Wir saßen vor der Show im Biergarten draußen und er erzählte von seiner Rolle, von seinem Training und auch wie er zu diesen Tanzbewegungen gefunden hat, der Choreograf. Hier also unser Gespräch, das ich, Susanne Nielsen, im Sommer 2022 in Berlins Bar Jeder Vernunft in Charlottenburg zum 30. Jubiläum dieses Theaters aufgezeichnet habe. Viel Spaß wünsche ich Ihnen dabei. Willkommen zum Kulturspiegel, Christopher Bolam. Dankeschön, ich freue mich. Ja, und wir sitzen hier in einem wunderschönen Biergarten vor Bar Jeder Vernunft genau. In Berlin. Ja, wie ich öfters sitze, denn das ist ein typisch Berliner Etablissement. Das ist einfach ein festes Zelt mit Holz umgeben und Spiegeln. Und es hat genau. So ein bisschen was von Zirkus und Varieté, und ja. Aber mit dem Biergarten. Ich freue mich immer, meine Familie hier mitzubringen, wenn die in Berlin sind. Also die besuchen auch nächste Woche. Ja. Wir werden bestimmt ein bisschen Zeit hier verbringen. Ja. Es ist schön, hat was. Auch mit der Universität. Blick auf die Universität, genau. Ja. Also ja. Sehr, sehr schön. Altes Klinker-Backsteingebäude mit, genau. Mit gelbem. Das vergesse ich immer. Backstein. Backstein, ja, okay. So heißt das, ja. Und auf Englisch Red Brick. It's just Red Brick, well, it's right? It's not Red Brick, it's Yellow Brick. Yeah, but I mean. But yes, it is. Yeah, true. You're right, yeah. Absolutely, yeah. Klinkerstein sagt man auch. Backstein. Es gibt also Klinkersteine und Backsteine. Und Stolpersteine, das ist noch was ganz anderes. Okay. Now we're getting on to the architecture segment. No, that's actually the historic, that becomes German history. Wir sitzen hier, weil Sie gleich auf der Bühne stehen werden. Ja. Nicht nur stehen, ich glaube, da stehen Sie nicht still. Nein. Tanzen, sagen singen. Sie und die Choreografie auch noch. Genau, genau. Also irgendwo fängt man ja damit an. Also wir müssen sagen, das ist die Frankie Valli Show. Genau, und the greatest unknown hits. Greatest unknown hits, weil jeder diese Lieder kennt. Und auch gesungen und gesummt hat, aber viele Leute, denen sagt Frankie Valli nichts. Und, ja, so ist es tatsächlich ja. In Deutschland. Ich glaube, es könnte auch in anderen Ländern, europäischen Ländern auch sein, aber wir haben wirklich herausgefunden und uns ist eingefallen, dass keiner wirklich seinen Namen kennt. Mhm. Und die kennen alle seine Hits, die kennen aber wenn man sagt Four Seasons, es war Frankie Valli and the... It was Frankie Valli and the Four Seasons. And the Four Seasons, yeah. Aber die Four Seasons sind ein bisschen bekannter vom Namen her. Also das hat sich ja, vielleicht, ja. Vielleicht so als Gruppe. Und ich glaube, das hat auch mit Coverbands zu tun, die ja. Den Namen dann weitergetragen haben. Nicht Frankie Valli, genau. Aber die Four Seasons, glaube ich, ja. Haben sich dann wieder reformiert, wenn ich mich irre, wenn nicht irre, ja. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls diese Lieder, die sind dann duop weitergegangen ja. In anderen Bands und genau. Big Bands. Und jeder hat das ein bisschen sich zu eigen gemacht. Ja, ja. Ja. Und ja, und seine Name, wenn man auf der Straße jemand fragt, wir haben das tatsächlich gemacht, das wir sind auf der Straße gegangen, Internet. Genau, und nur aus Spaß, und dann ist es eventuell Teil unserer Promo bekommen. Und wirklich so neun von zehn Leute, ja. nö, keine Ahnung, Frankie wer? Könnte man auch fragen, wer ist Angela Merkel, und das wissen dann auch viele nicht. Kann sein, ja. Ich hoffe nicht. Aber ja. Also ich wollte nur damit sagen, also viele Leute wissen vieles nicht. Okay. Das stimmt. Aber sie kommen auch mal her und das Haus ist voll. Und, ja. Und sie, ja. Sie haben gehört, eine Feel-Good-Show genau. Hier in Berlin. Und das ist, wie gesagt, typisch Berlin. Es ist auf jeden Fall eine Feel-Good-Show. Ja. Das muss man sagen. Sie und Herr Heller ja. Haben das zusammengestellt. Und wie kamen Sie denn da drauf? Also, that's 2 or 3 years ago now. Ja? Und wir müssen sagen, Sie sind Engländer. Also ich bin Engländer, genau. Sorry. Ja, Engländer. Also der Lutz Deisinger, und der ist der künstliche Leiter der Bar, hat sich mit Michael getroffen, und hat, weil die zusammen eine Show machen wollte. Mhm. Und also haben eine Produktion von hier war der. Genau, ja, eine Produktion. Eine sehr Produktion. Sehr viele. Da kommen die coolen Berlin-Kids. Ja, auf jeden Fall haben sie sich getroffen und haben da ein paar Sachen überlegt, ob vielleicht ein Musical oder zusammen was schreiben. Und dann am Ende dieser Konversation hat der Michael zu Lutz gesagt, wenn du irgendwas mit Frankie Valli Musik machen willst, dann das wäre eine coole Sache, oder Call Me. Ja. Und dann hat er gesagt, da fangen die Lightbulb Effects, you know. Ja, ja. Und dann hat er gesagt, ja super, dann machen wir eine Frankie Valli Show. Okay. Und dann fast forward ein bisschen, ein paar Monate, haben wir uns alle getroffen, weil ich dann für die Choreografie zuständig, sie wussten beide, dass es ein bisschen Choreografie sein, ja, haben möchte. Weil einfach diese Bands damals auch immer im Gleichschritt hin und her. Eigentlich haben sie nicht so viel, die haben nicht so viel gemacht im Fernsehen. Wir haben das auch gesehen durch den Research. Ja. Haben wir eigentlich gesehen, dass die standen und haben gespielt. Aber wir wollten unbedingt separat eine Band auf der Bühne haben, ja, ja, separat und vier Sänger. Ja, ja. Die konnten nicht einfach nur da stehen und. Genau. Das und nennt man in der Oper nennt man das ein Rampensänger. Okay. Also jemand, der an der Rampe steht. In der Rampe, genau, genau. Also das wolltet ihr nicht. Nein, das wollten wir nicht. Und ja, es ist immer schön ins Theater zu gehen und Leute singen und tanzen gleichzeitig. Natürlich. Und am besten auch Schauspielen. Ja, ja, ja. Und zusammen haben wir dann uns am Tisch gesessen und haben dann überlegt, was wir machen könnten. Und dann haben wir dann herausgefunden, dass keiner seinen Namen wirklich kennt. Ja. Und dann haben wir gesagt, es wäre eine coole Idee, mal so, it would be nice to make a point. Make this the whole point of the show, okay, and we can teach the audience a little bit about his biography. But what was really important is we did not want to do just a typical Frankie Valli. What's the word? There's lots of medleys in there. Okay, but yeah, yeah, what I mean is just a tribute show. We didn't want to just do a tribute show with four guys. We wanted to add like a personal something personal in there, and that is. We do this through telling small stories about each of the boys. Okay. There's four guys. Okay. I'm one of them. All right. And, yes, you are. And we basically tell a story about what connects us personally to his music, okay, which is a really nice personal personal touch. What connects you now, or what connected you then? What connected us originally, the first memory. For me, it was a situation that happened at school. Okay. For another guy, it is a song that was about his grandma. He basically, you know, he talks about how they had this special song together, and in the end, it was they always sang it together. It made her very happy, and then eventually she got Alzheimer's. Okay, and you could still keep singing. And she didn't know the names of anybody. She forgot the family name. Yeah, she didn't know where she was. The singing room. She knew the words. Also in in English. Okay. She is Italian. Yeah. Yes. Oh, that's nice. Yeah. So there's nice little stories. Each one has a story, and lots of medleys. And in the second act, we go to Frankie's story. Okay. But we try not to tell it in just a very plain, boring, the Wikipedia style. Yes. We try to give it a bit of comedy, ein bisschen Augenzwinken, und ganz viel Choreografie. Ja, und die Choreografie, wie fällt einem das ein? Aha, ja, das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich eine gute Frage. Für mich persönlich, also ich würde sagen, ich bin auch relativ neu in meiner Choreografie-Karriere. Ja. Ich habe Sänger vorher. Tänzer vorher. Tänzer, also und bin auch auf Musical, genau. Ich bin eigentlich Musical-Darsteller, ja, also beruflich. Ja. Und das haben Sie in England auch? Ja, studiert, genau, oder studiert, gelernt, genau. Ja. Und dann gibt es eine spezielle Schule, wo Sie? Es gibt mehrere, mehrere Schulen. Auf welcher? Ich war bei the Hammond School, okay, und eigentlich ist the Hammond School in Nordwestengland. Mhm. Es ist eigentlich eine reine Ballettschule, okay, die so dann umwandelt haben, sich umwandelt? Sie haben sich sie gewandelt. Gewandelt, okay. Ja, ja, und haben dann etwas dazu genommen. Genau, Musical und ein bisschen mehr Jazz. Peter Weck hat das in Österreich gemacht. Da gab es, Peter Weck hat also angefangen mit Musical Training. Ja. Das ist etwas sehr Amerikanisches ursprünglich. Genau, genau. In Europa war Operette. Ja, und Operette und Musical ist so, ich glaube, so der Boden. Genau. Epoch zu Operette zu Musical. Exactly. So, yes, that's where I studied, and I then jumped into musical theater and dance, and slowly started to find my voice, because I'm not a trained singer, I would say. I mean, I've had training in the last 10 years now, but originally I wasn't a trained singer. Und dann, aber wo war ich? Ich war irgendwo mit Choreografie. I have, you know, lots of different cast members that need, no, lots of different cast members. When someone can't play, we need to get somebody else in, and it needs to be, yeah. So you need to, not everyone can improvise, you know, we need to keep it structured. But now that, you know, Corona is going away, we have, I noticed some of the guys now and then during one of Frankie's biggest hits, I won't say the name now, but they go down into the audience with the microphone, yeah, which is nice. So I see these things starting to creep in, and it's a nice thing, I think. Yeah, and we also, you know, we speak to the audience and hear their reactions. It's kind of the classic variety, kind of small, Kleinkunst. Do you have a favorite moment in the show? My favorite moment is the last, I would say, it's hard for me to say because I love the show, but the last 20 minutes, I would say, because everything gets, we have a little dip, you know, in the dramaturgy. We tell a little story about something personal to Frankie that happened, and his struggles, and then after this we turn the volume up, we get the energy going, and then we have some really good 60s rock and roll moments, and it's two medleys back to back, and one of Frankie's biggest hits is one of the last songs, and that's always a real great moment. And do you have they say, oh, you can even dance to this show, is happening? Yeah. We'll, that's happening actually last night for the first time. People got up in the middle of the second act and started to just jive with each other in the tiny little you know, on this wooden floor. Yeah, but it was so cool to see, you know. Yeah, that's, and very nice. Yeah. That's one thing about this show, is I feel like we really do, we have the ingredients for a really good night. Yeah. You just have to, that has to be said. We have three good looking guys, maybe a fourth, I don't know. I don't want to say it, you know? Yes, cute. But you know, there are four good-looking guys. We have snazzy costumes. Yes. We have a really good light program. Really good Las Vegas style lights. And it's a tiny, I mean, compared to Tippi, it's a lot smaller. Yes, space, yes. So. Which is a challenge to make it. But luckily, Michi and Sven, the lighting designer, worked really well together on this. Yeah, and we have great music. We have some of the best music to come from America. I mean, it's just who doesn't like Frankie Valli music? Well, I've never met one person. Maybe some Americans don't know either. I hope so. Well, make sure they if come they to don't, Berlin. You know where to send them. Absolutely. Well, thank you very, very much. Thank you. It was this a pleasure. It's been fun, and I look forward to seeing the show, as do, I'm sure, our listeners, and hopefully getting to see you, and I'll post some photos, and so then we Great. Will know what the snazzy costumes and lighting look like. Yes. I think the movement has to be in your head. Yes. We will go there, and we'll go dance. I'm looking forward to tonight already. Well, thank you very much. Yeah, thank you. In der Show, in der Pause, kam ich auf ein Ehepaar zurück, die ich schon draußen während der Vorbereitung, während meines Interviews gesehen hatte. Sie aßen schon vor der Show, auch in dem schönen Biergarten draußen in der Sonne. Und wir zusammen dann haben uns die Show angeschaut, den ersten Teil. Und ich traf sie in der Pause im Saal wieder und fragte sie, Astrid und Michael, wie sich herausstellt, wie ihnen denn die Show gefiel. Hier kommt die prompte Antwort. Sagen Sie mir gerade, wie Sie heißen. Astrid. Astrid. Astrid und Ihr Mann? Mein Mann heißt Michael. Also der Michael ist also jetzt in der Frankie Valli Show als Publikum. Ja. Jetzt erzählen Sie mir, wie es Ihnen gefällt. Super, super gut. Ja. Man kennt alle Titel tatsächlich. Ja. Namen habe ich auch schon gehört. Es ist zwar nicht ganz meine Zeit, aber schon ein bisschen. Ein bisschen noch. Den Rest habe ich nur mitbekommen. Ist jetzt Ihr zweiter Besuch? Nein, das ist mein erster Besuch oder unser erster Besuch hier im... In Barrier der Vernunft. Genau. Und wie finden Sie die Location? Wie finden Sie das? Zum Wiederkommen. Immer und immer wieder. Ja, es fasziniert. Stimmungsvolles Publikum. Absolut, ja, absolut. Mhm. Und junge Männer, es stimmen? Ja, hervorragend, hervorragend. Also es ist, wir haben es durch Zufall entdeckt und sind ganz spontan hergekommen und wie gesagt, also könnte man auch noch zum zweiten oder dritten oder wievielten Mal gucken. Das ist absolut fantastisch. Auch die gleiche Show. Auch die gleiche Show, ist fantastisch. Einfach nett, nette junge Männer. Ja, absolut. Und die Stimmen sind toll und wie sie es rüberbringen, ganz klasse. Also auch die Choreografie, denn ich habe mich ja mit dem Choreografen unterhalten. Ja. Also diese ganzen Bewegungen mit einstudiert. Ja. Und er macht ja auch kräftig mit. Ja. Und das ist sehr, sehr nett. Ja, absolut. Also wie gesagt, man geht von der ersten Sekunde an, ist die Stimmung da. Das hätte ich nicht gedacht. Also perfekt. Das ist ein perfekter Abend bisher. Der Verzehr war auch vorher schon. Ja, ja, also ich sag ja, wir kamen hierher und waren wirklich von der Location geflasht. Und genau. Schönen Wetter. Ja, es macht, Sommer. Macht natürlich immer noch ein bisschen was aus. Aber nee, also es ist wirklich, also ist ja für uns ein perfekter Abend, würde ich sagen. Schön. Und das will man ja auch. Genau. Genau, das nimmt man mit, ne? Ja. Danke schön und hoffen, dass viele andere auch kommen. Ja. Das hoffe ich auch. Vielen Dank auch. Ja, ich darf mich ganz herzlich bedanken. Nach großem Beifall und viel, viel guter Laune und Stimmung kam das Ende mit der Aufforderung mitzuschneiden, auf dass die Show im Internet allen bekannt werde. Wir bedanken uns bei Chris für die gute Einführung und bei Bar Jeder Vernunft, wie immer, für die tollen Shows, für das Programm, das auch im 20-jährigen Tippi im Kanzleramt oder am Kanzleramt natürlich auch genauso ein tolles Programm läuft. In Bar ist es jetzt seit 30 Jahren da, dieses Programm auf der Bühne, und in Tippi, im Schwesternzelt im Kanzlerhaus, das größer ist, ist auch, wie gesagt, immer wieder eine tolle Show. Im Sommer 2022 hatten wir Frankie Valli, die Frankie Valli Show in Bar Jeder Vernunft und Cabaret im Tippi am Kanzleramt. Wenn Sie die Programme sich vorher anschauen möchten, www.bar-jeder-vernunft.de. Im Deutschen sagt man immer minus, also bar-jeder-vernunft.de. Und ich bin Ihre Susanne Nielsen mit Produzent Bill Davidson und wir wünschen Ihnen einen ganz tollen Herbst. Vielleicht finden Sie nach Berlin und wünschen Ihnen bis nächste Woche, zu unserer nächsten Sendung am nächsten Sonntag. Alles Schöne und eine tolle Woche und seien Sie nett zueinander und bleiben Sie vor allem gesund. Ihre Susanne Nielsen. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort, und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Wöchentliche deutschsprachige Gottesdienste im Internet durch die Deutsche Funksendung. Unsere Sendung nimmt wieder eine alte Tradition auf. Wir bieten Ihnen eine Auswahl an wöchentlichen Gottesdiensten in deutscher Sprache, die nun weltweit von deutschen Kirchen produziert und Ihnen allen Hilfe und Trost spenden möchte. Unsere Wahl versucht Ihnen,